Abschnitt 5 aus Nicholas Nickleby Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 25. Kapitel. Eine junge Dame aus London schließt sich der Truppe an und führt einen ältlichen Verehrer von sich im Schlepptau. Da das neue Stück entschieden einen Schlager bedeutete, sollte es bis auf Weiteres ununterbrochen gegeben werden. Auch wurden die Abende, an denen das Theater geschlossen blieb, von 3 auf 2 in der Woche herabgesetzt. Und dies waren noch nicht die einzigen Beweise des außerordentlichen Erfolges, den das Stück gehabt, denn am nächsten Samstag beglückte die unermüdliche Mrs. Grudden Nicholas mit nicht weniger als 30 Schillingen. Außer dieser substanziellen Belohnung erfreute er sich auch sonst noch hoher Ehren und Auszeichnungen, indem ihm zum Beispiel Mr. Curdle ein Exemplar seiner Broschüre mit eigenhändiger Dedikation auf der ersten Seite, an sich schon ein unbezahlbarer Schatz, nebst einem Billet zuschickte, das große Lobeserhebungen und die schmeichelhafte Versicherung enthielt, der Autor würde sich glücklich schätzen, Mr. Johnson während seines Aufenthalts in der Stadt jeden Vormittag vor dem Frühstück 3 Stunden lang den Shakespeare vorzulesen. »Ich habe wieder was Neues«, jubelte Mr. Crummles eines Morgens mit vor Freude leuchtenden Augen. »Und das wäre«, fragte Nicholas, »vielleicht der Pony?« Nein, den nehmen wir erst vor, wenn sonst nichts mehr zieht. Ich glaube übrigens, dass wir ihn in dieser Saison gar nicht brauchen werden. Nein, der Pony ist's nicht. Haben Sie vielleicht ein Wunderkind in Knabengestalt aufgetrieben?« rief Nicholas. »Es gibt nur ein Wunderkind, Sir, und das ist ein Mädchen«, entgegnete der Direktor verweisend. »Sehr wahr«, gab Nicholas zu, »ich bitte um Verzeihung. Ich gestehe übrigens, dass es jetzt mit meiner Weisheit zu Ende ist.« »Nun, und was sagen Sie zu einer jungen Dame aus London, einer Miss so und so vom königlichen Drury Lane Theater?« »Das würde sich allerdings auf den Theaterzetteln recht gut machen«, meinte Nicholas. »Sehr richtig. Und wenn Sie gesagt hätten, sie würde sich auch auf der Bühne gut machen, wäre es auch nicht weit fehlgeschossen gewesen. Sehen Sie mal her, was halten Sie davon?« Bei dieser Frage rollte Mr. Crummles einen blauen, einen roten und einen gelben Anschlagzettel auf, deren jeder oben in ungeheuren Buchstaben die Aufschrift trug: »Erste Gastrolle der unvergleichlichen dramatischen Darstellerin Miss Petowker vom königlichen Drury Lane Theater.« »Mein Gott«, rief Nicholas, »diese Dame kenne ich doch.« »Dann kennen Sie so viel Talent, wie nur je im Leibe einer jungen Künstlerin gesteckt hat«, rief Mr. Crummles und rollte seine Zettel wieder zusammen. »Das heißt, Talent in einer gewissen Richtung. Der Bluttrinker«, fügte er mit einem prophetischen Seufzer hinzu, »der Bluttrinker wird mit diesem Mädchen sterben. Auch ist sie von allen, die ich je zu Gesicht bekam, die einzige, die als Sylphide wirklich wie eine echte Sylphide auf einem Bein stehen und auf dem anderen Knie das Tamburin schlagen kann.« »Wann kommt sie?« fragte Nicholas. »Sie ist eine alte Freundin meiner Frau, die von Anfang an erkannte, was sie leisten würde. Sie hat sie fast alles gelehrt, was sie selbst kann. Meine Frau war die ursprüngliche Bluttrinkerin, musste die Rolle jedoch aufgeben.« »Behagte sie ihr nicht?« fragte Nicholas lächelnd. »Ihr wohl, aber dem Publikum nicht. Es konnt's niemand aushalten. Es war zu erschütternd. Sie wissen noch nicht, was meine Frau vermag.« Nicholas erlaubte sich zu bemerken, dass er es bereits gesehen zu haben glaubte. »Nein, nein, Sie haben sie in der Tat noch nicht gesehen«, sagte Crummles. »Ich selbst weiß es noch nicht einmal, und ich glaube nicht, dass England es eher erfahren wird, als bis sie tot ist. In jedem Jahr entwickelt die wunderwürdige Frau, ehe man es ahnt, neue Talente. Und dabei ist sie Mutter von 6 Kindern, von denen noch 3 am Leben, welche sämtlich auf dem Theater sind. Ich gebe Ihnen mein Wort als Schauspieldirektor, dass ich bis zu ihrem letzten Benefiz nicht wusste, dass sie tanzen könne, und was ich Ihnen sage, sie gab die Julie und Helen MacGregor und tanzte den Springsaal-Hornpipe zwischen den beiden Stücken. Als ich die wirklich einzige Frau zum ersten Male sah, Johnson, fügte Mr. Crumble ein wenig näher an Nicolas Ohre und im Tone vertraulicher Freundschaftlichkeit hinzu, stand sie mitten in einem Feuerwerke auf dem Kopfe, auf dem umgekehrten Ende eines Spießes. »Sie setzen mich in Erstaunen«, sagte Nicolas. »Sie setzen mich in Erstaunen«, sagte Mr. Crummles mit einer sehr ernsthaften Miene. »Solch eine Grazie mit Würde vereint. Ich betete sie vom selbigen Augenblick an.« Mr. Crummles begeisterten Lobsprüchen wurde hier durch das Erscheinen des Gegenstandes derselben ein Ende gemacht, und gleich darauf trat Master Percy Crummles mit einem Briefe an seine Mutter ein, die, sobald sie die Adresse sah, ausrief: »Wahrhaftig von Henriette Petowker«, und sich in den Inhalt des Schreibens vertiefte. »Ist«, fragte Mr. Crummles zögernd. »Ja, es ist alles in Ordnung«, fiel Mrs. Crummles ein. »Wie vortrefflich für Sie!« »Es ist eine ganz kapitale Geschichte«, sagte Mr. Crummles, worauf er selbst nebst Gemahlin und Sohn in ein starkes Gelächter ausbrach. Nicholas verließ sie, um sie im Genusse ihrer Heiterkeit nicht zu stören, begab sich in seine Wohnung und dachte, was doch wohl in Miss Petowkers Schreiben so Lächerliches vorkommen möchte und welch ein grenzenloses Erstaunen die Letztere bezeigen würde, wenn sie die Entdeckung machte, dass er sich so plötzlich einer Kunst ergeben, welche sie selbst mit so viel Glanz und Auszeichnung übte. Allein er irrte in dieser Voraussetzung, denn sei es, dass Mr. Vincent Crummles schon das Seinige dazu getan oder dass Miss Petowker irgendeinen besonderen Grund hatte, ihn mit sogar noch mehr als ihrer gewöhnlichen Holdseligkeit zu behandeln, genug, sein Zusammentreffen mit ihr auf dem Theater am folgenden Tage glich mehr dem Wiedersehen zweier zärtlicher, von Kindheit an unzertrennlich gewesener Freunde als der zufälligen Begegnung einer Dame und eines Herrn, die eine vorübergehende Bekanntschaft miteinander gehabt hatten. Und noch mehr, Miss Petowker flüsterte ihm zu, dass sie der Kenwigs gegen Crummles und dessen Frau gar nicht erwähnt, sondern erklärt habe, dass sie Mr. Johnson in den vornehmsten und passionabelsten Kreisen kennengelernt, und fügte, als Nicholas diese Mitteilung mit unterdrücktem Erstaunen aufnahm, mit einem schmeichelnden Blicke hinzu, dass sie nun Ansprüche auf seine wohlwollenden Gesinnungen habe und dieselben bald auf die Probe stellen würde. Nicholas hatte noch am selbigen Abende die Ehre, mit Miss Petowker in einem unbedeutenden Stücke aufzutreten, wobei er zu bemerken nicht umhin konnte, dass die Wärme, womit sie aufgenommen wurde, hauptsächlich von einem unendlich beharrlichen Regenschirme in den oberen Logen herrührte. Auch entging es ihm nicht, dass die bezaubernde Künstlerin gar manchen süßen Blick hinaufwarf und dass der Regenschirm dann jedes Mal von Neuem enthusiastisch ausbrach. Einmal glaubte er, dass ihm ein eigentümlich geformter Hut, den er in derselben Richtung beobachtete, nicht ganz unbekannt wäre, doch beachtete er ihn, da ihn seine Rolle in Anspruch nahm, nicht sonderlich und hatte ihn, als er nach Hause ging, rein vergessen. Er hatte sich kaum mit Smike zum Abendessen niedergesetzt, als ein Kind heraufgeschickt wurde, ihm zu sagen, dass ihn jemand zu sprechen wünsche. Nicholas erwiderte, man möge den Herrn heraufführen und bemerkte gegen Smike, der Besucher dürfte ein hungriger Mitschauspieler sein. Smike blickte nach dem kalten Fleische, berechnete schweigend, wie viel auf den folgenden Tag übrig bleiben würde, und legte ein Stück zurück, das er für sich selbst abgeschnitten hatte, damit der Hunger des Gastes in seinen Wirkungen minder schrecklich sein möchte. »Herein«, rief Nicholas, und Mr. Lillywick stand vor ihm. Der Wassersteuererheber sah Nicholas mit einer starren, unbeweglichen Miene an, schüttelte ihm die Hand mit allerfeierlichster Wichtigkeit und nahm im Kaminwinkel Platz. »Wann kamen Sie an?« fragte Nicholas. »Heute Morgen, Sir.« »Ah, dann befanden Sie sich heute Abend im Theater und es war Ihr Regen.« »Mein Regenschirm, ja«, fiel Lillywick ein, einen fettigen, grünen, baumwollenen mit einer Spitze voller Beulen produzierend. »Wie hat Ihnen Miss Petowkers Spiel gefallen?« »Soweit ich es beurteilen konnte, da ich mich selbst auf den Brettern befand, sehr wohl.« »Sehr wohl«, rief der Steuererheber aus, »es war entzückend. Wonnetrunken, sage ich Ihnen, Sir.« Er beugte sich vornüber, um einen desto größeren Nachdruck auf die letzteren Worte zu legen, richtete sich darauf wieder hoch empor und nickte mit weit aufgerissenen Augen und gerunzelter Stirn fast unzählige Male. »Entzückend, wonnetrunken, sage ich Ihnen, Sir«, wiederholte er endlich, »hinreißend, feengleich, himmelsstürmerisch.« Er wiederholte hierauf auch seine ekstatischen Bewunderungs- und Lobpreisungsmanövers, und Nicholas, nicht ohne einigermaßen erstaunt darüber zu sein, bemerkte, »ja, sie ist eine talentvolle junge Dame.« »Sie ist eine Gottheit«, sagte Mr. Lillywick mit seinem Regenschirme, einen Steuererheber-Doppelschlag auf den Fußboden praktizierend. »Ich habe vor diesem göttliche Schauspielerinnen gekannt, Sir. Ich erhob oder erschien wenigstens und erschien sehr oft, um die Wassersteuer zu erheben im Hause einer göttlichen Schauspielerin, welche 4 Jahre lang in meinem Bezirk wohnte, sah aber nie, niemals, Sir, unter allen göttlichen Frauenzimmern, Schau- oder Nicht-Schauspielerinnen, eine göttlichere als Henrietta Petowker.« Nicholas hatte so große Mühe, das Lachen zu verbeißen, dass er sich nicht getrauerte, den Mund zu öffnen. Er begnügte sich daher schweigend, mit Mr. Lillywick zu nicken und wieder zu nicken. »Ich wünsche Ihnen ein paar Worte unter 4 Augen zu sagen«, begann der Steuererheber endlich wieder. Nicholas warf Smike einen Blick zu, Smike verstand den Wink und entfernte sich. »Ein Hagestolz ist ein miserabler Mensch, Sir«, sagte Mr. Lillywick. »Meinen Sie«, entgegnete Nicholas, »was ich Ihnen sage, ich habe die Welt fast 60 Jahre gesehen und sollte sie daher wohl kennen.« »Sie sollten sie freilich kennen, Sir, aber ob es der Fall ist oder nicht, das ist eine andere Frage.« »Hat sich ein Hagestolz ein Stück Geld gemacht, so denken seine Brüder und Schwestern, seine Neffen und Nichten an sein Geld, aber nicht an ihn selbst. Ja, sogar wenn er ein öffentlicher Charakter und daher das Haupt der Familie oder gleichsam der Stamm ist, welcher alle die anderen kleinen Zweige trägt, sogar dann wünschen sie ihm fortwährend den Tod und werden traurig und niedergeschlagen, so oft sie ihn bei guter Gesundheit sehen, weil ihr Sinn danach steht, ihn zu beerben. Habe ich recht oder unrecht?« »Sie mögen recht haben, Sir.« »Der große Beweggrund, nicht zu heiraten, besteht in den Kosten. Nur die Kostspieligkeit des ehelichen Lebens hat mich abgehalten, denn sonst, o Herr des Himmels und der Erde«, rief Mr. Lillywick die Hände zusammenschlagend aus, »denn sonst hätte ich 50 Frauen für eine haben können.« »Schöne?« fragte Nicholas. schöne Frauenzimmer, Sir. Nicht freilich so schöne als Henrietta Petowker, denn man sieht nicht alle Tage Wunder. Wohl aber solche Frauenzimmer kann ich Ihnen sagen, wie sie einem nicht alle Tage in den Wurf kommen. Denken Sie sich nun, dass jemand Vermögen in seiner Frau statt mit ihr bekommt? Was sagen Sie? Dann ist er ein glücklicher Mann, erwiderte Nicholas. »Das meine ich eben«, sagte der Steuererheber, ihn huldreich mit seinem Regenschirme auf die Schulter klopfend. »Henrietta Petowker, die kunstreiche Henrietta Petowker, hat ein schönes Vermögen in sich selber, und ich bin im Begriff, sie zu Mrs. Lillywick zu machen?« »Nein, Sir, sie nicht zu Mrs. Lillywick zu machen. Die Schauspielerinnen behalten stets ihre Familiennamen bei. Aber ich bin im Begriff, sie zu heiraten, und zwar übermorgen, Sir.« »Ich wünsche Ihnen Glück dazu, Sir.« »Ich danke Ihnen, Sir. Ich werde natürlich Ihr Salär ziehen und hoffe, dass ich es fast ebenso wohlfeil finden werde, zwei Personen zu unterhalten als eine, und das ist ein Trost. Sie werden jedoch in einem solchen Augenblicke keines Trostes bedürfen?« »Nein«, sagte Lillywick mit bedenklichem Kopfschütteln, »nein, natürlich nicht.« »Wie geht es aber zu, dass Sie hierher kommen, Mr. Lillywick, wenn Sie sich zu verheiraten denken?« »Das wollte ich Ihnen eben sagen. Wir sind übereingekommen, es vor der Familie geheim zu halten.« »Vor welcher Familie?« »Ei, der Familie Kenwicks. Hätten die Kinder und meine Nichte nur ein Sterbenswörtchen davon vor meiner Abreise gehört, so würden sie unter Krämpfen und Ohnmachten meine Füße umklammert und mich nicht eher wieder losgelassen haben, als bis ich ihnen endlich gelobt hätte, keine Seele zu heiraten, oder sie hätten sich ein ärztliches Zeugnis verschafft, mich in ein Irrenhaus einsperren zu lassen oder sonst etwas Verzweifeltes getan.« Lillywick zitterte bei diesen Worten an allen Gliedern. »Sie würden allerdings eifersüchtig gewesen sein«, bemerkte Nicholas. »Um dies zu verhüten«, fuhr der Steuererheber fort, »verabredeten wir, dass sich Henrietta Petowker unter dem Vorwande eines Engagements hierher zu ihren Freunden begeben, ich selbst einen Tag früher abreisen, in Guildford mit ihr zusammentreffen und sie von dort an begleiten sollte. Wir kamen gestern miteinander an und beschlossen, sie in das Geheimnis einzuweihen, damit sie Mr. Knox nichts davon schreiben möchten. Wir fahren aus Mr. Crummels Wohnung zur Kirche und laden sie freundlich ein, entweder vor der Trauung oder zum Frühstück zu erscheinen, wie es ihnen am gelegensten ist. Sie dürfen keine Traktamente erwarten«, fügte Lillywick sehr vorsorglich, um jedes Missverständnis in Betreff dieses Punktes zu verhüten, hinzu, »sondern nur eben Kaffee und Semmeln und vielleicht zur Würze ein Seegarnelchen oder etwas dergleichen.« »Ich verstehe vollkommen«, erwiderte Nicholas, »und nehme Ihre gütige Einladung mit dem größten Vergnügen an.« »Wohnt die Dame bei Mrs. Crummels?« »Nein, Mrs. Crummels hatte kein Schlafzimmer für sie und sie wohnt daher bei einer Bekannten und noch einer anderen, gleichfalls dem Theater angehörenden jungen Dame.« »Vielleicht Miss Snevellicci?« »Ganz recht, Miss Snevellicci. Die beiden Damen werden vermutlich die Brautjungfern sein.« »Sie wollten es sich allerdings nicht ausreden lassen, vier Brautjungfern zu haben«, erwiderte Mr. Lillywick mit einer sehr sauren Miene. »Ich fürchte, Sie werden die Sache ziemlich theatralisch machen.« »Oh, ganz und gar nicht«, sagte Nicholas, sich etwas ungeschickt bemühend, ein Gelächter in einen Husten zu verwandeln. »Wer sind denn die vier?« »Miss Snevellicci, Miss Ledrook, »Das Wunderkind«, stöhnte Lillywick. Nicholas lachte, sagte aber sogleich, »Ich bitte um Vergebung, Sir. Ich weiß wirklich nicht, was mich ins Lachen brachte. Nun also, das Wunderkind. Es wird sehr hübsch werden, das Wunderkind, und noch eine andere Freundin von Henrietta Petowker. Ich kann doch aber auf Ihre Verschwiegenheit rechnen. Verlassen Sie sich darauf. Wollen Sie mein Gast sein? Danke, Sir, ich habe keinen Hunger. Aber was meinen Sie, muss das eheliche Leben nicht sehr angenehm sein? Ich bezweifle es ganz und gar nicht. Ich ebenso wenig, durchaus nicht. Gute Nacht, Mr. Johnson. Mit diesen Worten entfernte sich Mr. Lillyvick, in dessen Tonwesen und Benehmen während der ganzen Unterredung das seltsamste Gemisch von Hast und Bedenklichkeit, Vertrauen und Misstrauen, Verliebtheit und Ehestandsfurcht, Gemeinheit und Wichtigtuerei sich ausgedrückt hatte, und Nicholas konnte nunmehr lachen, so viel ihm beliebte. Als der große Morgen tagte, erklärte Miss Petowker ihren Freundinnen, dass sie in der Tat nicht begriffe, wie sie ihrem Bräutigam das Ja-Wort hätte geben können und dass sie es schlechterdings nicht über sich vermöchte, sich zu entschließen, die Feuerprobe der Trauung zu bestehen. Sobald sie mit dieser Eröffnung hervortrat, begannen Miss Snevellicci und Miss Ledbrook, die sehr wohl wussten, dass ihre schöne Freundin seit 3 oder 4 Jahren fest entschlossen gewesen war, der jetzt bevorstehenden schrecklichen Feuerprobe jederzeit sich zu unterwerfen, sobald ein heiratsfähiger, zu dem Wagstück geneigter jüngerer oder älterer Herr sich fände, begannen Miss Snevellicci und Miss Ledrook, sagen wir, Miss Petowker zu trösten und Festigkeit zu predigen und ihr vorzustellen, welch einen Stolz sie billig empfinden sollte, dass es in ihrer Macht stände, das Glück eines würdigen Gegenstandes ihrer Zärtlichkeit auf lebenslang zu begründen und wie notwendig es für das gemeine Wohl des Menschengeschlechtes wäre, dass die Frauen unter Umständen dieser Art Entschlossenheit und Hingebung bewiesen. Und weiter, dass sie selbst, obwohl sie ihrerseits überzeugt wären, dass das wahre Glück im jungfräulichen Leben bestände, welches sie nie gern und um keinen Preis aus weltlichen Rücksichten aufgeben würden, desungeachtet, wenn die Zeit kommen sollte, ihre Pflicht Gottlob zu wohl zu kennen hofften, um sich hartnäckig zu sträuben, statt sich mit Geduld und Demut einem Schicksale zu fügen, was ihnen die Vorsehung klärlich in der Absicht auferlegen würde, die Zufriedenheit und das Gedeihen ihrer Mitmenschen zu fördern. »Auch ich würde es sehr schwer empfinden«, sagte Miss Snevellicci, »alte, süße Verbindungen aufzugeben, mich aber unfehlbar unterwerfen, Liebe.« »Und ich dergleichen«, sagte Miss Ledrook, »ja, ich würde das Joch eher suchen als fliehen. Ich habe leider Körper ausgeteilt und Herzen gebrochen, sehe aber jetzt ein, dass ich Unrecht hatte«, und werde mich sorgfältig hüten, in Zukunft abermals Unglück anzurichten. »Sie haben sehr recht«, stimmte Miss Snevellicci bei, »aber, beste Ledrook, wir müssen eilen, Sie anzukleiden, wenn wir nicht zu spät kommen wollen.« Das fromme Zureden der Freundinnen und vielleicht auch die Besorgnis, zu spät zu kommen, hielten die Braut während des Ankleidens aufrecht, worauf ihr starker Tee und Franz Branntwein in abwechselnden Dosen als Mittel gereicht wurden, ihre wankenden Glieder zu stärken und ihren Gang sicherer zu machen. »Wie fühlen Sie sich jetzt, liebe Petowker?« fragte Miss Snevellicci. »Oh, Lillyvick«, rief die Braut, »wenn du wüsstest, was ich deinetwegen leide.« »Er weiß es, Beste, und wird es nie vergessen«, sagte Miss Ledrook. »Glauben Sie das?« rief Miss Petowker, in der Tat großes Bühnentalent entwickelnd. »Glauben Sie, dass er es nie, nie, niemals vergessen wird?« Der Himmel mag wissen, wie dieser Gefühlsausbruch geendet haben würde, wenn nicht Miss Snevellicci in demselben Augenblicke verkündet hätte, dass der Mietwagen da wäre, was die Braut in eine solche Bestürzung setzte, dass sie verschiedene beunruhigende Symptome gewaltsam zurückdrängen musste, vor dem Spiegel eilte, um die letzte ordnende Hand an ihren Putz zu legen und darauf ruhig erklärte, dass sie bereit sei, das Opfer zu bringen. Sie wurde in den Wagen gehoben und schützte sich vor Ohnmachten durch unablässig angewendetes Riechsalz und Franz Branntweinschlürfen. Die beiden Master Crummels standen schon bereit, als der Wagen anlangte, die Tür der Wohnung ihrer Eltern zu öffnen. Sie trugen weiße Kokarden und glänzten in den auserlesensten Westen der Theatergarderobe. Miss Petowker erreichte in einem Zustande großer Sensibilität das obere Stockwerk und sank, sobald sie ihren jugendlichen Bräutigam erblickte, mit großem Anstande in Ohnmacht. »Henrietta Petowker«, rief der Steuererheber aus, »ermannen Sie sich, meine Liebliche!« Miss Petowker ergriff seine Hand, Bewegung erstickte jedoch ihre Stimme. »Ist Ihnen denn mein Anblick so schrecklich, Henrietta?« sagte Lillywick. »Oh nein, nein, nein«, lispelte die Braut, »nur alle Freundinnen, die geliebten Gespielinnen meiner Jugendzeit von Ihnen zu scheiden. Oh, es ist gar zu bitter.« Miss Petowker fuhr hierauf unter Ausdrücken der tiefsten Betrübnis fort, die geliebten Jugendfreundinnen herzuzählen und die Anwesenden aufzufordern, zu ihr zu kommen und sie zu umarmen. Sodann erinnerte sie sich, dass ihr Mrs. Crummels mehr als eine Mutter, darauf, dass ihr Mr. Crummels mehr als Vater und endlich, dass ihr die beiden Master Crummels und Miss Ninetta Crummels mehr als Geschwister gewesen wären. Da allen diesen Erinnerungen ebenso viele Umarmungen hinzugefügt wurden, so nahmen sie viel Zeit hinweg und die Hochzeitsgesellschaft musste in der größten Eile zur Kirche fahren, um nicht zu spät zu kommen. Der Zug bestand aus 2 Mietwagen. Im ersten saßen Miss Bravassa, die vierte Brautjungfer, Mrs. Crummels, der Steuererheber und Mr. Follair, den Mr. Lillywick zum Bräutigamsführer erwählt hatte. Den zweiten nahmen ein die Braut, Mr. Crummels, Miss Snevellicci, Miss Ledrook und das Wunderkind. Die Kostüme waren prachtvoll. Die Brautjungfern waren mit künstlichen Blumen ganz bedeckt und insbesondere das Wunderkind war in der tragbaren Laube, in welche es gesteckt worden, fast unsichtbar. Miss Ledrook, die eine romantische Sinnesart besaß, trug das Miniaturbild eines unbekannten Stabsoffiziers vor der Brust, das sie vor nicht langer Zeit so glücklich gewesen war, sehr wohlfeil zu erstehen. Die anderen Damen glänzten von Bijouterieartikeln, welche nur ganz in der Nähe als nachgemacht erkennbar waren, und Mrs. Crummels erschien in ernster und düsterer Majestät, die die Bewunderung aller Zuschauenden erregte. Vielleicht war aber Mr. Crummels Kostümierung die hervorstechendste und eigentümlichste von allen. Er stellte den Brautvater vor und hatte infolge einer glücklichen und originellen Idee, um der Rolle ihr Recht anzutun, eine ungepuderte Theaterperücke derart, wie ihre hochseligen Majestäten sie trugen, aufgesetzt und daneben ein schnupftabakfarbenes Kleid aus dem vorigen Jahrhundert angelegt, nebst grauen seidenen Strümpfen und Schnallenschuhen. Um dem angenommenen Charakter desto treuer zu bleiben, hatte er beschlossen, bedeutend ergriffen zu sein und das Schluchzen des zärtlichen Vaters, nachdem die Gesellschaft in der Kirche angelangt, war daher so herzzerreißend, dass ihm der Kirchendiener riet, sich in die Sakristei zu begeben und sich vor der Trauung durch ein Glas Wasser zu stärken. Sehr schön war es anzuschauen, als der Zug im Kirchengange hinaufparadierte. Die Braut und die vier Brautjungfern bildeten eine vorher arrangierte und probierte Gruppe, der Steuererheber, gefolgt vom Bräutigamsführer, ahmte den Gang und die Haltung desselben zur höchsten Belustigung einiger Freunde vom Theater, welche sich auf der Emporkirche befanden, sorgfältig nach. Mr. Crummles ging mit wankenden Schritten und Mrs. Crummles bewegte sich in dem Theatergange vorwärts, wobei abwechselnd ein Schritt getan und ein Halt gemacht wird. Mit einem Worte, man hätte nichts Stattlicheres und Schöneres sehen können. Die Trauung wurde sehr rasch abgemacht und als alle ihre Namen in das Trauregister eingezeichnet hatten, zu welchem Zwecke Mr. Crummles, sobald er an die Reihe kam, sorgfältig eine ungeheure Brille wischte und aufsetzte, begaben sie sich in erhöhter Stimmung zum Frühstück wieder in die Wohnung des Crummleschen Ehepaars, wo Nicholas ihre Ankunft erwartete. Mr. Crummles, der Mrs. Grudden bei den Vorbereitungen zum Frühstücke assistiert hatte, das minder einfach war, als Mr. Lillywick angenehm sein konnte, forderte auf, es sich wohl schmecken zu lassen, und eine zweite Einladung wäre sehr überflüssig gewesen. Die Gesellschaft drückte sich um den Tisch herum, so gut es gehen wollte, und langte zu. Miss Petowker errötete stets sehr stark, wenn jemand sie ansah, und aß sehr stark, wenn sie nicht angesehen wurde. Mr. Lillywick arbeitete wie mit dem kaltblütigen Entschlusse, da er die Speisen und Getränke einmal bezahlen musste, der Familie Crummles so wenig als möglich für den anderen Tag übrig zu lassen. »Nicht wahr, Sir, es ist sehr bald getan«, redete Mr. Folair ihn an. »Was ist bald getan, Sir?« lautete des Steuererhebers Gegenfrage. »Das Zusammenschnallen, dass man sich mit einer Frau festmacht, es geht geschwind.« »Allerdings, und was weiter, Sir?« »Oh, nichts, sich aufzuhängen geht auch geschwind, ha, ha, ha.« Mr. Lillywick legte Messer und Gabel aus der Hand, blickte mit staunender Entrüstung umher und wiederholte, »Sich aufzuhängen, Sir!« Alle beobachteten das tiefste Stillschweigen, denn in seinen Mienen drückte sich eine erzürnte Würde und Hoheit über allen Ausdruck an. »Sich aufzuhängen«, rief er noch einmal, »will in dieser Gesellschaft ein Vergleich zwischen dem Heiraten und Aufhängen gezogen werden? Wo könnte er liegen?« »Wird nicht bei jenem wie diesem ein Knoten geknüpft«, entgegnete Mr. Folair etwas kleinlaut. »Ein Knoten«, rief Lillywick aus, »wer unterfängt sich, mir zu reden von einem Knoten und Henrietta Pe...« »Lillywick«, korrigierte Mr. Crummles, »und in demselben Atem von Henrietta Lillywick«, zürnte der Steuererheber. »Sollen wir von Knoten reden hören in diesem Hause und in Gegenwart von Mr. und Mrs. Crummles, welche talentvolle und tugendreiche Kinder zu einem Segen Gottes, zu Wunderkindern und Gott weiß wozu noch mehr aufgezogen haben?« »Folair«, sagte Mr. Crummles, der es nicht anders als anständig erachtete, bei dieser Hinwendung auf ihn selbst und seine Frau des Beleidigten Partie zu ergreifen, »Folair, Ihr Benehmen setzt mich in Verwunderung.« »Was fahren Sie denn so auf mich los?« zimperte der Unglückliche. »Was habe ich denn getan?« »Was Sie getan haben«, rief Lillywick, »Sie haben einen Angriff versucht auf das ganze Gebäude und die Ordnung der Gesellschaft.« »Und auf die besten und zärtlichsten Gefühle«, fügte Crummles in den alten Vater verfallend hinzu. »Und die höchsten und schätzbarsten gesellschaftlichen Banden«, fuhr der Steuererheber fort, »ein Knoten, als ob man in den Ehestand verlockt und gebunden an Händen und Füßen, gelangt er nicht aber mit seinem freien Willen und den eigenen freien Entschluss preisend und triumphierend hineinschritte.« Es war meine Meinung durchaus nicht, dass sie zum Ehestande verlockt und mit gebundenen Füßen hineingezogen wären, sagte Voller. Es tut mir leid, mehr kann ich nicht sagen. Es muss Ihnen auch leid tun, versetzte Lillywick, und ich freue mich zu hören, dass Sie noch Gefühl genug dazu haben. Da der Streit durch diese Erwiderung beendet war und die Aufmerksamkeit der Gesellschaft nicht mehr in Anspruch nahm, so glaubte Mrs. Lillywick, dass es nunmehr Zeit sei, in Tränen auszubrechen und den Beistand sämtlicher vier Brautjungfern zu begehren, welcher auch augenblicklich, obwohl nicht ohne einige Verwirrung, geleistet wurde. Denn da das Zimmer klein war und das Tafeltuch lang herunterhing, so wurden gleich bei der ersten Bewegung ein Dutzend Teller vom Tische heruntergeworfen. Mrs. Lillywick jedoch, ohne das Unheil zu berücksichtigen, wollte sich nicht eher beruhigen lassen, als bis die kriegführenden Parteien ihr Wort gegeben hätten, ihrer Veruneinigung keine weitere gefährliche Folge zu geben, was sie endlich nach vielem vergeblichen Widerstreben taten. Voller saß von dem Augenblicke an verdrießlich schweigend da und beschränkte sich darauf, Nicholas in das Bein zu kneifen, wenn etwas gesagt wurde, um dadurch seine Verachtung gegen den Redenden wie das Gesprochene auszudrücken. Es wurden eine Menge Reden gehalten von Nicholas, von Crummles und dem Steuererheber, von den beiden Master Crummles um für sich selber und von dem Wunderkinde, um für die Brautjungfern zu danken, bei welcher letzteren Rede Mrs. Crummles Tränen vergoss. Miss Ledrook und Miss Bravassa sangen auch, und wahrscheinlich würde noch weit mehr gesungen sein, wenn der Mietkutscher, mit welchem das glückliche Paar abreisen wollte, nicht hätte heraufsagen lassen, dass er 18 Pence extra würde berechnen müssen, wenn ihn die Herrschaften noch länger warten ließen. Die Drohung wirkte. Mr. Lillywick und seine junge Frau nahmen höchst pathetischen Abschied und fuhren nach Ryde ab. Anmerkung des Übersetzers. Auf der Insel White, wo sehr viele Unbeschäftigte der Schönheit der Umgebungen und der verhältnismäßigen Billigkeit wegen einen längeren oder kürzeren Aufenthalt nehmen, wo sie die beiden nächstfolgenden Tage in tiefster Zurückgezogenheit zu verleben gedachten und wohin das Wunderkind sie begleitete, das auf Mrs. Lillywicks ausdrücklichen Wunsch zur Reisebrautjungfer erwählt war, da, wie sie erkundet, die Eigentümer des Dampfboots, mit welchem der Rest der Reise zurückgelegt werden sollte, durch seine Kleinheit sich täuschen lassen und es für den Halbpreis mitnehmen würden. Weil an dem Abende keine Vorstellung stattfand, so erklärte Mr. Crummles, man müsse zusammenbleiben, bis nichts mehr zu trinken da wäre. Allein Nicholas, der am folgenden Abende zum ersten Mal als Romeo auftreten sollte, benutzte eine kleine Verwirrung zum Hinausschlüpfen, welche daher entstand, dass Mrs. Gruddons Benehmen starke Symptome der Trunkenheit zu zeigen anfing. Nicholas machte sich dieser Desertion nicht bloß, weil seine Neigung ihn dazu antrieb, sondern auch aus Besorgnis um Smike schuldig, dem die Rolle des Apothekers zugeteilt worden war und der davon bis dahin noch nicht das Mindeste in den Kopf hatte hineinbringen können, als die allgemeine Vorstellung, dass er sehr hungrig sei, eine Idee, in welcher er vielleicht infolge alter Erinnerungen mit großer Leichtigkeit eingegangen war. »Ich weiß wirklich nicht, was zu tun ist, Mike«, sagte Nicholas, das Buch aus der Hand legend. »Ich fürchte, dass du deine Rolle nicht lernen kannst, armer Mensch.« »Das fürchte ich auch«, erwiderte Smike kopfschüttelnd, »wenn sie ihn das, doch es würde ihnen zu viel Mühe machen. Deshalb sei ganz unbesorgt. Was wolltest du sagen?« »Wenn sie es mir alles in kurzen Sätzen vorsprechen und wieder vorsprechen, so würde ich's wohl behalten.« »Meinst du? Nun wohl. Lass sehen, wer von uns beiden am ersten müde wird. Ich sicher nicht, Smike. Wohlan. Wer ruft so laut? Wer ruft so laut?« wiederholte Smike. »Wer ruft so laut?« »Wer ruft so laut?« Also fuhren sie noch lange fort, einander zu fragen, wer so laut riefe, und als Smike die Frage inne hatte, ging Nicholas zu einem anderen Satze und dann zu zweien und dreien hintereinander über, bis Smike um Mitternacht zu seiner unaussprechlichen Freude erkannte, dass er wirklich einen Teil seiner Rolle zu behalten angefangen hatte. Am folgenden Morgen in aller Frühe fingen sie von Neuem an und es ging noch besser, da Smike einiges Selbstvertrauen gewonnen. Sobald er die Worte ziemlich gefasst, zeigte ihm Nicholas, wie er beide Hände auf den Magen legen und von Zeit zu Zeit den Leib in Nachahmung des stehenden Gestus reiben müsse, durch welchen die Akteurs auf der Bühne stets andeuten, dass sie etwas zu essen bedürfen. Sie gestatteten sich kaum die Zeit zu einem eiligen Mittagsmahle und setzten das Überhören und Probieren fort, bis es Zeit war, zum Theater zu gehen. Nie hatte ein Lehrer einen eifrigeren, bescheideneren, lernbegierigen Schüler, nie ein Schüler einen geduldigeren, unermüdlicheren, verständigeren und wohlmeinenden Lehrer gehabt. Sobald sie angekleidet waren und so oft ihn seine Rolle unbeschäftigt ließ, erneuerte Nicholas seine Bemühungen und sie wurden mit Erfolg gekrönt. Romeo erntete den ungeteiltesten Beifall und Smike wurde sowohl vom Publikum als der Gesellschaft für den König und das Wunder aller Apotheker erklärt. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 2. Oktober 2024.